Sie ist nicht nur die erste Frau in diesem Amt und die erste Politikerin aus den östlichen Bundesländern. Nein, sie war auch noch bei Amtsantritt die jüngste Amtsinhaberin und die erste Naturwissenschaftlerin. Man kann sicherlich feststellen, Angela Merkel hat das Amt des Bundespräsidenten deutlich verändert. Man muss aber inzwischen auch sich vorstellen und deutlich feststellen, auch dieses Amt hat sie verändert. Die erste Amtszeit von Angela Merkel, ob es nun die einzige sein wird oder nicht, wir werden das erleben, die ist noch nicht vorbei, aber schon jetzt wollen einige Menschen eine erste Bilanz ziehen. Zu diesen Menschen gehört auch der Spiegel-Journalist Dirk Kropjoweit. Er hat jetzt in Buchform einen Essay veröffentlicht mit dem Titel Angela Merkel, die Kanzlerin für alle. Und bei mir im Studio ist dazu jetzt unsere Kritikerin Ursula Merz. Es ist ein Essay, das muss man ganz klar sagen, keine Biografie. Aber gerade da frage ich mich jetzt, kann man da ausgewogen sein oder anders gefragt, nimmt er eine Position ein? Schreibt da ein Merkel-Kritiker oder ein Merkel-Freund? Ich würde sagen, hier schreibt ein enttäuschter Merkel-Freund. Der Unterschied zu den Artikeln von Dirk Kropjoweit, der schreibt ja sehr viele Politik-Porträts im Spiegel, ist, er benutzt hier die Ich-Form. Das heißt, er schreibt jetzt nicht sozusagen im Boulevardstil aus der wirklich persönlichen Begegnungsnähe mit Angela Merkel. Aber es wird ganz klar, dass er sie kennt, dass er sie sehr viel beobachtet hat, auch habituell beobachtet hat. Und politisch, um Ihre Frage zu beantworten, ist er tatsächlich enttäuscht. Er hat sich von ihr viel mehr erwartet. Und das ist eigentlich auch der Kern seines Essays, dass ich sozusagen ihr politisches Profil so nach dem ersten Jahr der Großen Koalition aufgelöst hat, zu Zwecken der Erhaltung der Macht ihrer Kanzlerschaft. Das beschreibt er sehr detailliert. Das wollte ich fragen. Macht er das denn an einem Moment fest? Weil Angela Merkel ist ja inzwischen für uns alle so die Frau, dass wir müssen mal drüber reden und dann gucken wir, ob jemand anders eine Meinung dazu hat, ein bisschen. Macht er das fest an Momenten, wann das passiert ist, wie das vonstatten ging bei Edeler Witzel? Ja, er teilt sozusagen die Kanzlerschaft von Angela Merkel in drei Phasen ein, in denen sie unterschiedlich aufgetreten ist und sich verändert hat. Die erste Phase nennt er die Inszenierung Angela Merkel und das Konzept Politik total. Die zweite Phase die Reformkanzlerin und da steht daneben die Geschichte einer Selbstauflösung. Und das ist sozusagen der Knackpunkt seiner Enttäuschung und ihrer enttäuschenden Kanzlerschaft, dass sie im Grunde der Volksstimmung nachgegeben hat, sozusagen der Volksstimmung, die Reformen sind zu hart, wir werden alle betrogen und einem diffusen Linksrutsch der Gesellschaft unter der Fahne des großen Polemikers Lafontaine. Er schreibt auch darüber, man darf nicht unterschätzen, wie stark Angela Merkel auch von Lafontaine quasi vor ihm hergetrieben wurde und wie sie sich treiben ließ und im Grunde immer wieder nachgegeben hat bei diesen Reformen. Auch Dinge, die mir, ich bin so ein politisch interessierter Mensch, ich schaue abends Nachrichten und lese die Zeitung und dann vergesse ich aber auch vieles wieder. Und da ist er eben sehr detailliert, dass er schreibt, diese eine Reform, auf die wollte sie unbedingt durchsetzen. Das hat sie sozusagen versprochen bei Beginn der Kanzlerschaft. Da hat sie nachgegeben, beim Rentenalter, bei vielen Details. Zuliebe einer politischen Rolle, die Kropjoweit ganz richtig als die Moderation beschreibt, ja. So kommt sie mir übrigens auch immer öfter vor. Jemand, der moderiert, der viele, viele Floskeln benutzt und im Grunde Konflikte schlichtet und sich eigentlich in einer Art politischen Wartezeit bewegt. Darüber schreibt er auch, dass diese Kanzlerschaft wie ein politisches Zwischenstück ist, eine Wartezeit. Und dass diesen 4 Jahren, die sie an der Macht war, vielleicht werden es noch mehr 4 Jahren, im Grunde die eine große Tat, wenn man so viel gefehlt hat, die alle ihre Vorgänger hatten, Schröder, die Reform, Kohl und so weiter. Das gibt es bei Angela Merkel nicht. Man wird sie, das sagt er, wenn es bei diesen 4 Jahren bleibt, als eine letztlich blasse, moderierende Kanzlerin in Erinnerung behalten. Ich vermute, dass es richtig ist und es hat auch was Bestürzendes. Erfährt man eigentlich, man muss dazu sagen, Kropjoweit arbeitet ja im Berliner Büro des Spiegel. Ja. Die haben auch schon gesagt, dass er nah dran ist, was man zum Teil auch spürt in diesem Essay. Erfährt man eigentlich auch etwas über die Privatperson Angela Merkel aus diesem Text? Relativ wenig. Es ist weder eine Biografie, dieses Buch ist sozusagen eine historische Darstellung naher Zeitgeschichte der letzten 4 Jahre. Natürlich beschreibt er manchmal in kleinen Exkursen, wo sie politisch herkommt, ihre unglaubliche berufliche Laufbahn nach der Wende und so weiter. Aber geht auf all diese Dinge nicht nochmal ein. Es gibt ja wirklich auch genügende privat- und persönliche Biografien über Angela Merkel. Aber es gibt insofern doch ein kleines Schlüsselloch, durch das man als Leser hineinschauen kann und etwas erfährt, was man nicht wusste. Und das ist die Darstellung des Kontaktes zwischen den Medien beziehungsweise einem Spiegel-Reporter wie Kurpiowaid und einer solchen Politikerin. Davon hatte ich kein konkretes Bild. Klar weiß man, wenn man den Spiegel liest, die machen Interviews und die sitzen und werden fotografiert. Aber das ist zum Beispiel neben diesen Interviews, die wir im Spiegel lesen, eine ganz wichtige Veranstaltung gibt, nämlich das sogenannte Hintergrundgespräch. Also, dass all diese Journalisten, die Angela Merkel, auch andere Spitzenpolitiker auf Auslandsreisen mitnehmen, dass es da jeden Abend im Hotelzimmer oder in der Hotellobby ein sogenanntes Hintergrundgespräch gibt, wo die Kanzlerin oder ein Politiker sehr viel erzählt über Denken, Planen, Handeln, aber das darf nicht veröffentlicht werden. Beziehungsweise ein Journalist, der das macht, wird kein zweites Mal. Woran er sich aber nämlich an doch auch in diesem Essay aber letzten Endes hält. Er beschreibt das, aber er sagt auch hier nicht, was er gesagt hat. Nein. Er beschreibt die Funktion und das war für mich sehr aufschlussreich. Er sagt, in diesen Hintergrundgesprächen, da erlebt er unsere Bundeskanzlerin brillant, leidenschaftlich, meinungsstark, polemisch, witzig. Alles, was wir so ein bisschen von ihr vermissen. Was man immer erstaunlich viele Politiker immer wieder hört, die sind ganz anders, wenn die Kamera aus ist. Das wäre aber wieder ein anderes Thema jetzt. Ich danke Ihnen. Ursula Merz war das über Angela Merkel, die Kanzlerin für alle. Fragezeichen steht am Ende des Untertitels. Das Buch von Dirk Kurpiowaid ist im Hansa Verlag erschienen, kostet 16,90 Euro. Und wie immer Informationen auch im Internet unter www.dradio.de.